And he said, that's the volke nur und den Kilo zu darstellen, war mir kein richtiger Quälerei, weil es gibt so viel in diesen Kapiteln. Und dann letztendlich sind wir auf diesen Titel gekommen, wohin denn keine Hoffnung besteht und keiner helfen kann. Und da gibt es Situationen in deinem Leben, die einfach du merkst, ich kann nichts anderes. Manche Leute denken, dass sie Supermänner sind, dass nichts berührt sie, aber jeder irgendwann ist platt am Boden. Und dann bin ich auf den Tatsache, dass ich wollte eine Grafik darstellen, dass das alles vorbringt, was ich in der Predigt rausbringen wollte. Und hatte überall gesucht und nichts gefunden. Und dann bin ich hier rübergekommen, weil wir wollen hier was aufräumen. Am See hier nach die Gemeinde am Samstag zu kommen, fällt ein Bild mir ein. Dieses Bild hier findet man, kannst du weiterklicken? Findet man dieser Bild hier, ist im Alten Testament dieser Bild eigentlich. Die haben jetzt diese neu aufgerichtet da in den Heiligen Land in Israel, am Berg Nebo aufgerichtet. Und das war ein Ding, das Mose dargestellt hat, weil Leute werden gebissen und dann die sterben danach. Und die konnten nichts dafür. Und natürlich, da kommt Angst davor, du siehst dein Kind im Sterben, du siehst deine Oma im Sterben, du siehst deine Mama, dein Papa im Sterben, dein Bruder, deine Schwester. Und natürlich, es geht auf dem Herzen. Und Mose hat dir befohlen, dass, war Gott hat ihm befohlen, diese Schlange, diese Bronzeschlange da an einen Stab zu hängen. Und der Bibel sagt in Johannes Kapitel 3, Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, nämlich Jesus Christus. Er wird erhöht aus Heiland. Das ist sehr interessant. Wir haben diese Bild für medizinische Symbol heutzutage. Und es ist ein bisschen Heuchelei, weil ein Mediziner heilt keiner. Gott heilt. Und manchmal ist es so, dass man weiß nicht mehr, was dieses Symbol, woher es kommt. Und die sagen nicht, dass es von Mose, dass Gott hat geheilt, sondern die verstecken das ein bisschen und nehmen das Symbol für sich selbst. Und viele Leute wissen nicht, dass dieses Symbol eigentlich von dieser Zeit kommt. Und in Johannes Kapitel 12, Vers 32 gesagt, und ich, wenn ich von der Erde erfüllt bin, werde ich alle zu mir ziehen. Und Jesus auf dem Kreuz starb, die ganze Welt schaut auf diese Punkte. Die Vergangenheit hat auf das zugeschaut und wir schauen immer zurück. Auch unser Kalender ist in der Punkt gesplittet in zwei große Sätze. Alle schauen auf Jesus Christus. Er ist der Einzige, der wirklich heilen kann. Und egal was für ein Problem, und wir werden drei verschiedene Probleme hier heute Morgen erwähnen, die heute noch, nach unserem medizinischen großen Sprung, sind heute noch meistens komplett unhandelbar. Ärzten, die haben unsere Symptome, aber nicht an das Wurzel der Probleme. Und das kommt auch im Christentum auch oft, dass Leute wollen das Problem umgehen und nicht den Wurzel angreifen. Aber den Wurzel hat das Anfang der Problem. Das Wurzel muss erst rausgerissen, bevor das Problem erlöst werden könnte. Erst muss man zu Wurzel gehen. Man kann nicht den Symptome rüberpolieren. Man heilt nichts dabei. Sondern man versteckt es nur. Du kannst es vorstellen, wenn ich hier einen Splinter in der Hand habe und ich mache bloß ein Pflaster drauf. Hilft es meine Hand, dass ich ein Pflaster drauf gemacht habe? Nein. Ich kann auch Medizin drauf sprühen. Hilft es meine Hand? Da gibt es immer noch einen Splinter da drin. Irgendwann, die weiße Blutzellen greifen an und dann kommt eine kleine Blase da drin und es wird, wie heißt das Wort, Austritt. Und dann muss irgendwann der Splinter raus. Bis der Splinter rauskommt, gibt es da keine Heilung. So hier haben wir unseren ersten Mensch. Kannst du weiterklicken? Der erste Punkt ist, wenn du dich in deine eigene Haut nicht wohlfühlst. Wer hat das gefühlt? Deine eigene Haut nicht wohlfühlt. Für alle ein bisschen. Aber unser Problem ist nicht zu vergleichen mit der Kerl, die wir jetzt kennenlernen. Er tut gar nicht in sein Haut wohl. Er schneidet sogar sich selbst. Er schreit herum. Ja, manche machen das auch, oder? Geh nackig herum. Er schritt die Brut, er werft sich runter, alles. Er fühlt sich komplett unwohl in seinem Haus. Und es kamen an andere Ufer der See in das Gebiet der Gadariner. Gadariner. Und als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen. Und seine Wohnung in den Graben, der seine Wohnung in den Graben hatte. Und selbst mit Ketten konnte niemand ihn wenden. Denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Und niemand konnte ihn bändigen. Er war alle Zeit, Tag und Nacht, auf den Bergen, in der Graben, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Er fühlte sich komplett in sein Haus unwohl. Heute, wir haben ein Wort für diesen Mensch. Schizophrenie. Schizophrenie. Und was ist die Behandlung von heute? Ja, nicht so weit weg von der Behandlung damals. Damals, die wollen ihn ketten. Die wollen ihn binden. Die wollen ihn still haben. Was machen wir heute? Auf einen Warten. Weise? Mit Spritzen. Mit Tabletten. Wir wollen ihm eine oberflächliche Heilung geben. Der ihm gar nicht richtig helfen kann. Oh, wir können sein Leben so taub machen, dass er kein richtiges Leben mehr hat. Oh, wir können ihn ein bisschen still haben, aber nimmt das den richtigen Problem raus? Gar nicht, es steckt immer noch da drin. Wir haben rüber glasiert. Man sieht es nicht. Wir haben rüber gestrichen. Wir haben sogar Fassade draufgesetzt. Aber tut ihm gar nicht. Weil das Wurzel muss angesprochen werden. Was für ein Problem hatte ein Schizophren? Laut der Bibel. Was Gott sieht, was Gott weiß als wahr ist, was wir als Menschen nicht als Wahrheit nehmen wollen. Und als Jesus von fern, entschuldige, als er Jesus von fern sah, lief er und war vor ihm nieder und schrie mit lauter Stimme und sprach, Jesus, du Sohn Gottes, der Stiftung, wie wusste er das? Er hat mit dem Sprinter was zu tun. Er sieht der geistliche Welt, weil er ist besessen. Er wusste ganz genau, wo Jesus war und auch von fern. Warum? Es war ein bösen Geist, der in ihm ist. Und auch heute haben wir Leute, die sind so gesagt schizophren, die richtig ein geistliches Problem haben. Aber wer hat ein geistliches Problem? Keiner. Wir haben Psychologen heute. Wir wissen das. Wir werden ihn umketten. Wir werden ihn binden. Hilft das ihm? Überhaupt nicht. Hat er ein Leben? Nein. Hat er eine Familie? Hat er Freude? Fühlt er sich wohl in sein Haus? Überhaupt nicht. So sind Schizophrenie in unserer Gesellschaft. Schrei mit lauter Stimme und sprach Jesus, du Sohn Gottes, der Fürsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mit mir klärst. Wer redet jetzt? Der Mensch? Will Jesus ein Mensch quälen? Nein. Mit wem redet jetzt? Es sind die bösen Geister in ihm. Die wussten ganz genau, wo Jesus war. Und er sprach ihm, fahre aus den Menschen heraus. Fahre aus den Menschen aus. Du unreiner Geist. Und er fragte ihn, was ist dein Name? Und er antwortet und sprach, Legion ist mein Name, denn wir sind viel. Wie viel? Wie viele Menschen sind eine Legion? Die römische Armee. Tausende. Er hat tausende unreiner Geist in sich, die alle Zeit gleichzeitig redet. Ich habe vier Kinder und manchmal bin ich in ihr. Aber tausend Geister, der in einem Mensch redet, kein Wunder, dass er unwohl ist. Kein Wunder, dass er sich schlug. Kein Wunder, dass er sich runterwerft. Kein Wunder, dass keiner ihn beruhigen konnte. Da war kein Ruhe von ihm. Und die Tatsache ist, du musst nicht besessen sein, keine Ruhe zu haben. Man kann sein eigenes Schuld. Der immer wieder sagt, hey, du bist schuldig. Hey, du bist schuldig. Hey, du bist schuldig. Und wer kann diese Splinter rausnehmen? Nur Jesus. Und erwarten ist der, wie ihn nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort im Berg ein großer Herde Schweine zu weiden. Und die Dämonen baten ihn alle und sprach, schicken uns in die Schweine, damit wir uns in sie fahren. Und sogleich erlaubt es ihnen Jesus, und die unreinen Geister führen aus und führen in die Schweine. Und die Herde stürzt sich über den Abhang herunter ins See. Manchmal sind Tiere klüger als Menschen, oder? Die wollen nichts damit zu tun haben. Aber was tun wir? Sehr interessant. Drogen kommt von einem Wort aus der griechischen Zeit Pharmakia. Das Wort Pharmakia ist Satananbetung. Drogen ist eine Tür, die wir eigentlich nicht durchgehen sollten. Und es öffnet auch Möglichkeiten, in Satanismus reinzukommen. Und die Herde stürzt sich in den Abhängen herunter und sah, und es waren aber etwa 2000 und sie ertranken im See. Ich weiß nicht, warum alle zwei hingegangen sind. Es waren nur 1000 Dämonen, aber 2000 sind im See. Vielleicht ist es wahr, da war zwei Besessene da. Nicht nur der eine, aber wenn man ein anderes Teil der Bibel liest, in ein anderes Evangelium, sieht man, dass da zwei Besessene da waren. Ich weiß nicht. Und die Schweinherden aber flohen und kündigt es in den Stadt auf die Lande. Hey, unsere Schweine sind tot. Und der ist es. Und sie gingen, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sahen das Besessene, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet, vernünftig, und sie furchten sich. Und die es gesehen hatte, erzählte ihm, wie es mit dem Besessenen zugegangen war und von den Schreinen. Und da begannen sie ihn zu baten, er möge aus dem Gebiet weggehen. Ist das nicht interessant? Hier ist einer, der geheilt wurde, einer, der richtig geholfen wurde, er nicht mehr verrückt ist. Geht herum nicht in einen verrückten Zustand, sondern er ist gekleidet, sitzt da und redet den Menschen. Und diese Wunder hat sie nicht gestaunt, dass sie sagen, Mensch, er konnte vielleicht nicht helfen. Nein, was ist passiert? Wir haben unsere Schweine verloren. Was ist diesen Menschen wichtiger? Dieser, der jetzt ein Leben wieder hat? Oder ihr Schweine? Ihr Schweine war ihr wichtiger. Es war ihr wichtiger, dass er raus und nein kommt, auf die Hilfe, dass er anbieten konnte. Und als er in den Schiff trat, bat ihn der Besessene gewesen, dass er bei ihm bleiben durfte. Und Jesus ließ ihn nicht zu, sondern sprach zu ihm. Ganz wichtig. Geh in dein Haus zu deinen. Verkündige ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der Gegenstätten zu verkündigen, welche große Dinge Jesus ihm getan hatte. Und jedermann verkündigte. Sehr interessant. Er ist jetzt befreit. Er ist jetzt errettet. Und er möchte bei Jesus sein, aber Jesus sagt gleich hier. Sag das anderen Leuten. Wir als Christen, wir sind befreit, wir sind geheilt, aber Gott lässt uns hier am Erde. Warum? Anderen zu erzählen. Nicht auf unser Gesetz zu sitzen, unsere Hände unter Gesetz zu sitzen, sondern richtig, dass wir das verteilen. Dann kommt die nächste. Kannst du die nächste klicken? Die medizinische Hilfe reicht nicht aus. Hier, wir fangen an mit einem Intro von einem Mann und dann springen wir in den Punkt rein. Der Mann heißt Jairus. Vers 21, als Jesus im Schiff wieder an jenseitige Ufer herübergefahren war, sammelt sich eine große Menge bei ihm und er war im See. Und hier, da kam den Obersten aus der Synagoge namens Jairus. Jairus. Jairus. Und als er ihn erblickte, warf er sich zum Fuße und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchter liegt in den letzten Zügen. Komm doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und er ging mit ihm und es folgte ihm eine große Menge nach und sie bedrängte ihn. Du kannst dir vorstellen, hier ist dein Papa. Und natürlich, der Papa kommt in den nächsten Punkt, aber es ist wichtig, dass wir das ganze Bild verstehen. Hier ist sein Vater, er kommt, sein Tochter stirbt und er weiß ganz genau, es muss dringend was gemacht werden. Und hier ist eine große Gruppe von Leuten und du kannst es in sein Herz spüren. Oh Mensch, ich werde fast verrückt sein. Aus dem Weg, werde ich schieben. Ich werde durchdrehen. Ich kann mich noch erinnern, als Skyler in Tiberkamp gelandet ist. Er lag am Sofa, sein Auge war auch offen und er lag da wie ein Tote und sein Auge ist offen, aber niemand war zu Hause. Oh Mensch, habe ich hier Angst gekriegt. Habe ich ihn schnell in die Badewanne gelegt und ihn mit kaltem Wasser gespritzt und es hat ihm keine einzige richtige Bewegung gegeben. Wieder raus in Badewanne genommen, umarmt mit einer Decke und zum Auto gerannt, ins Auto gestiegen und bin durch den Stadt wie ein Verrückter gefahren. Es war mir dringend. Und hier ist es, dieser Vater, er weiß ganz genau, sein Tochter sterbt. Und hier ist einer, der ihm helfen kann. Komm, bitte lege deine Hände auf. Und hier ist diese große Gruppe von Leuten. Und nicht nur das. Dann kommt es, Vers 25, und da war eine gewisse Frau. Sie hatte 12 Jahre den Blutfluss. 12 Jahre lang blutet sie. Keiner konnte sie helfen. Aber sie lebt noch. Hier ist meine Tochter. Sie konnte sterben. Ja, okay, du hast diese Blutfluss 12 Jahre lang, aber meine Tochter, sie ist im Sterben. Du kannst dich fühlen, wie sich fühlt. Und auch wie sie sich fühlt. Und auch wie diese andere, die Besessene war, wie sich fühlt. Hoffnungslos. Wenn keine Hilfe besteht, wenn keine Hoffnung besteht, wer kann dann helfen? Und hier ist diese Frau. 12 Jahre lang mit Blutfluss. Und sie hatten viel erlitten von vielen Ärzten. Die hatten an ihr geübt. Sie war ein Versuchskind. Und sie hatte viel erlitten an vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass ihr geholfen hatte. Ärzten sind nicht Heiler. Die sind Werkzeuge, die Gott benutzen kann, aber wenn die liegen nicht in den Händen Gottes, sondern in ihre eigenen Wege, die kann richtig was Schreckliches vorbringen. Es war viel mehr, noch schlimmer, mit ihr geworden durch diese ersten Behandlung. Und als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter den Volk und von hinten heran und rührte seine Gewand an. Denn sie sagten sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Solche Glaube hat sie. Die Menschen legen immer wieder Gott ab. Aber hier ist einer, sie sagt, Mensch, wenn ich nur an ihm sein Hin, er ist Gott. Er kann mir heilen. Und sogleich vertrocknete Quellen ihres Blut und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sofort hat sie es gemerkt. Ich bin geheilt. Jesus aber, und hier ist was sehr interessant, ich habe mit Johannes darüber gestern gesprochen. Jesus aber, der in sich erkannt hatte, dass ein Kraft von ihm ausgegangen war, er merkte, woher das, dass irgendwas ist passiert. Denn Kraft ist von mir weggegangen. So hier haben wir Gott und Glaube. Beide sind wichtig, um ein Heil zu haben. Kennst du Christopher Reeve? Superman? Kennst du da keine Geschichte, dass er von Pferd runtergefallen ist und gelähmt? Bis zum Nackenhaar gelähmt. Er war in Maschinen bis zu deinem Tod. Er war bei ein Interview mit Larry King oder irgendwas. Und er hat eine Kette in sein Hals und gesagt, Hoffnung. Und er war gefragt, auf was hoffst du? Auf Hoffnung. Nee, vor Glaube. Ich hätte gesagt Glaube. Auf Glaube hoffe ich. Und Lehrer King sagt, du glaubst auf Glaube. Ja, ich glaube auf Glaube. Hat dein Glaube ihm geholfen? Nein. Glaube an Gott hilft ein Mensch. Nichts anderes. Jesus aber in sich erkannt hatte, dass ein Kraft von ihm ausgegangen war, wandelt sich sogleich um in die Mitte des Menge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Kennst du vorstellen, wie Jairus sich fühlt in dem Moment? Es ist mir egal, wer dein Gewand anrührt, bitte komm! Wenigstens, dass ich nicht fühlen würde. Und er sprach zu seinen Jüngern zu ihm, siehst du, wie das Volkmenge sich drängt und spricht, und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die es getan hatte. Er hat Zeit genommen, mit dieser Frau zu sprechen. Aber er ist Gott. Er hat kein Recht. Er kann heilen. Aber die Frau kam mit Furcht und Zitter, weil sie wusste, was an ihr geschehen war. Und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Und er spricht zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, aber dein Glaube an mich. Geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Und dann kommen wir auf Jahres. Wenn ein geliebter Mensch im Sterben liegt, während er noch redet, kam etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprach, dein Tochter ist gestorben. Was vermutest du denn den Meister noch? Die haben ihn nur Meister genannt. Die haben ihn nicht Gott genannt, die haben ihn nicht Jesus Christus oder Messias genannt, sondern nur Meister. Die haben nicht wahrgenommen, dass er Gott ist. Die haben nicht auch nicht wahrgenommen, dass er heilen konnte. Die ist schon gestorben. Ja, was können wir heute machen, wenn ein Mensch mehrere Minuten sind gestorben? Nichts. Die sind tot. Sie können ein Schizophrenik helfen. Manche Blutguss sterben Leute an Blutguss jeden Jahr, jeden Tag. Auch bei ärztlicher Handlung, auch bei OP kann man verbluten. Dein Vater ist gestorben, warum benutzt du noch den Meister? Sobald aber Jesus das Wort hörte, dass sie redete und sprach zu dem Obersten der Synagoge, forderte dich nicht. Glaube nur. Forderte dich, glaube nur. Mensch, das spricht in mein Herz, oder? Und er ließ niemand mitgehen als Petrus, Jakobus, Johannes, den Brüder des Jakobus. Und er kommt in den Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sehr sie weinte und heulte. Das ist sehr interessant. Die Leute, die nicht an der Bibel glauben, die sagen, Mensch, die ist tot nicht gestorben, die ist nur in eine kleine Koma gegangen, die wusste das nicht. Mensch, warum sind wir so stolz auf unser Wissen, dass wir glauben nicht den Zeugnissen, die da waren? Ich meine, die Leute waren nicht dumm. Hier gibt es eine große Gruppe von Leuten. Den Obersten, den Ersten, die da haben, alles war da, die haben gesagt, sie ist tot. Und er geht hin und spricht zu ihnen, was lernt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Das ist, was Jesus sagt. Aber die wussten, was meint er, sie schläft? Und sie lachen ihn aus. Nachdem er aber alle hinausgeschrieben hatte, nahm er den Vater und das Mutter und das Kind mit sich und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag, und er griff die Hände des Kindes und sprach, Talikun, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steht auf. Das ist Jesus kein großes Problem. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Und es war nämlich 12 Jahre alt. Und es geriet außer sich vor Staunen. Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren durfte. Und befahl, man soll ihr zu essen geben. Sehr interessant. Sie lag im Sterben einen Moment. Jesus sagt, steh auf. Ist sie bereit zu essen? Die Tatsache ist, dass Jesus, egal was die Situation ist, ob es mit tausend Besessenen ist, oder ob es von einer Frau, der ein gutes Jahr lang leidet, oder ob es wirklich jemand tot war. Lazarus war mehr Tage tot. Hat schon gestunken. Was sagt Jesus? Komm raus. Komm raus. Lazarus, komm raus. Er hat nicht nur gesagt, komm raus, sondern er hat gesagt, Lazarus, komm raus. Ja. Warum hat er ihm ernstlich geboten, dass sie zum Vater erzählen sollen? Das ist eine gute Frage. Weil Jesus hat das mehrmals gemacht. Hat niemand eine Antwort? Was? Trotzdem haben die alle weiter gesagt. Aber warum hat er das ernstlich verboten? Ich muss das Ja. Das nehmen wir an, das könnte ein paar, ja. Vielleicht auch, dass die Werke auch wirklich in Hand geordnet sind und nicht als Person, also mit den Menschen. Ja. Ja. Es ist sehr interessant. Jesus hat die Ehe erhält. Da war einer, der mir einmal gesagt hat, weißt du, nirgendwo in der ganzen Bibel hat Jesus gesagt, dass er Gott ist. Stimmt so. Jesus hat nicht gesagt, ich bin Gott. Er hat nicht direkt im Wort Gott gesagt, sondern ich bin. Solche Meinungen, wenn man das Alte Testament versteht, ich bin, dass ich bin, ist genau das Redewendung, das Gott benutzt hat, um sich vor Pharao darzustellen als Gott. Ich weiß nicht, und ich kann auch nicht sagen, dass ich weiß ganz genau die Begründung, warum Jesus es gemacht hat und es befohlen hat, es nicht zu erweitern, aber er hat sich auf ein Ziel. Und sein Ziel ist nicht, in menschliche Körper auf die Erde zu herrschen. Sondern sein Ziel war das Kreuz. Wenn die Menschen ihn damals König gemacht hätten, weil die haben mehrmals probiert, wäre er nicht am Kreuz gekommen, oder? Und wenn er nicht am Kreuz gestorben ist, wäre sein Blut auch nicht gegossen. Und sein Blut reinigt uns von unserer Sünde. Das heißt, ein Splinter, der in jeder von uns steckt, kann nicht rausgezogen werden, wenn Jesus nicht am Kreuz war. Weil das ist, was uns für unsere Sünde reinigt. Ganz genau, warum das alles, was er sagt, vieles, was heute Morgen gesagt wurde, von euch stimmt doch. Ich meine, ja, es ist so, dass wenn ich mein Kind sage, tu das nicht, und ich verlasse den Lüde, es mag sein, dass ihr es tun werdet. Und auch das Tatsache, dass man sollte zu Gott schauen und nicht zu Menschen schauen, wie vieles an das wahr ist. So, ich kann nicht sagen, das ist genau, was Jesus getan hat, aber vieles, was wir heute gesagt haben, stimmt. Haben wir noch was zu sagen? Ich denke, dass sie so ein bisschen schon die Mentalität der Menschen damals ist. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass es Zauberer gab, Mahu zum Beispiel, die dasselbe getan haben, was Mose tat. Und er wollte bestimmt nicht als Zirkuskünstler oder was da auftreten, sondern er wollte schon, dass Menschen glauben und nicht auch. Bei bestimmten Sachen hat er auch ganz öffentlich gemacht. Zum Beispiel den Blinden, die heißt Orlane, da laden Hunderte von Menschen rum, als die durchs Dach den Lahm runtergelassen hat, die haben das alle gesehen. Steh auf und geh. Also, das ist schön. Also für mich übersteuerlich waren wir das eben mal so ganz deutlich und heimlich gemacht. Genau. Man hat die alle rausgeschickt, alle weggeschickt, sind nach innen, in den Raum gegangen, wo das Kind lag, nur mit den Eltern und den drei Aposteln. Aber ich denke schon, dass er also nicht wollte, dass es da irgendwelche Show-Effekte gab, so kennt man das auch. Und auch allerdings, ich nehme an, dass die Frau wirklich nicht mehr richtig gestorben ist. Aber Jesus sagte, dass sie nur eingeschlafen ist. Ja, das ist genauso. Das ist eigentlich genau das, was viele Menschen dann noch brauchen. Und Und es ist so, dass es könnte sein, dass sie doch richtig nur in einem Koma gefallen sind, die haben es getäuscht. Aber das Tod, was ist das Gott gegenüber? Sie mein Problem? Ob sie tot oder nur in einem Koma lag, es war ein Wunder sowieso, oder? Und ich habe immer geglaubt, dass sie wirklich gestorben ist. Und Jesus sagt, sie schläft nur, weil aus seiner Perspektive, den Tod ist nur ein Schlaf. Und er hat auch in anderen Stellen gesagt, sie sind geschlafen. Und später hat einer von den Jüngern gesagt, ja, dann gehen wir dort über Lazarus, dann gehen wir dort und decken ihn auf. Und er sagt, er ist tot. Ja, man sagt ja auch von der Christenheit, man spricht man nicht von dem Tod, sondern entschlafen, genau. Wenn er gestorben ist, was ja damit dann auch wieder... Aber wir wecken genau. Wieder auf. Und ja. Allerdings, das ist ein Mädel, und vor sie auch die älter ist, dass sie versteht, was Sünde ist, ist sie in die Hände Gottes. Das heißt, sie kommt nicht in der wirkliche ewige Tod, sondern bis sie merkt, was Sünde ist und auch Gott ablehnt, ist sie immer in Gottes Hand sicher. Deswegen glauben wir auch nicht, dass Kindertaufe heilt jemand. Nur Jesus Christus kann jemand retten. Aber dann kommen wir auf unser Gebet. Vater, es gibt keine Hoffnung aus dir. Überhaupt keine Hoffnung aus Gott. Ich gehe zum Arzt, wenn ich krank bin, nicht weil ich Hoffnung in den Arzt habe, sondern ich hoffe tatsächlich an Gott. Aber viele, wir müssen aufpassen, auch Christen, hören alles, was ein Arzt sagt und tun nichts anderes, was ein Arzt sagt. Und es ist egal, was Gott durch jemand anderes mir gibt. Ich habe andere Leute angesprochen wegen ihrer Gesundheitsmittel. Und ich habe gesagt, Mensch, wenn du das machst, das wird dir richtig helfen. Nein, er hat das nicht überschrieben. Sogar meine eigene Mutter. Nein, das kommt nicht von einem Arzt. Es ist egal, ob es von einem Arzt kommt. Ein Arzt ist nicht Gott. Sondern unser Glaube ist doch immer an Gott, dass er ein Arzt nutzen kann. Und das geht mit jeder. Weil jeder kann einen Fehler machen, aber Gott macht keine Fehler. So, es gibt keine Hoffnung auf dir. Ich werfe mich zu deinen Füßen. Ganz genau wie Jairus. Er werft sich zu den Füßen Gottes und er wird Hilfe von ihm. Und wenn ich mich zu Gott gehe ins Gebet, er sagt, dann gehe zum Arzt halt. Ich gehe halt zum Arzt und ich vertraue dem Arzt, weil Gott mir gesagt hat, da hat es da nicht zu gehen. Aber wenn ich zum Arzt gehe, er plappert was und ich sage, es stimmt aber nicht, und ich bete, und Gott sagt, nein, höre ihn nicht zu, dann ich höre ihn nicht zu. Weil mein Glaube liegt in Gott, nicht in menschlichen Mitteln. Egal was es ist. Ich werfe mich zu deinen Füßen. Keiner kann mir richtig Hilfe geben. Du bist meine einzige Hoffnung. Ich gebe mich hin. Ist das blinde Glaube? Nein, kein Gott. Gar kein blinde Glaube. Blinde Glaube ist, wenn ich jemandem vertraue und nicht nachfrage, warum. Ich kann mich noch erinnern, als Skyler war noch nicht geboren. Und wir sind zu dem Arzt, der mehrere Kinder eingeführt hat. Ins Leben. Wie heißt es? Entbunden hat. Und ein Teil des Abschnitts von der Geburt ist, nach der Geburt gibt das Kind ein Vitamin K Spritze. Und Johnny gefragt, warum gibst du Vitamin K? Seine Antwort, und das ist einer, der mehrere Kinder entbunden hat, weil es vor mir gesagt, dass ich es geben soll. Er wusste nicht, was in den Vitamin K Spritze war, und warum es den menschlichen Körper eingeführt soll. Vitamin K entsteht in den menschlichen Körper nach 8 Tagen, nach dem Geburt. Vitamin K ist was hilft, dass man nicht verblutet. Ein Baby braucht das Zeug nicht am Geburt, außerhalb, dass es verletzt ist. Wenn es verletzt ist, durch den, wie heißt diese Glocken? Heißt es auch Glocken? Ja. Wenn diese Sauglocken an den Kopf zieht, oder die haben damals auch Zange benutzt, und das Kind verletzt wird, nicht dass das Kind verblutet, weil es keine Vitamin K hat, gehen die zurück mit Vitamin K, gerade nach dem Geburt. Braucht das Kind die Vitamin K? Nein, Kinder sind geboren und lebten gut, Jahre bevor wir überhaupt wussten, was Vitamin K war. Und deswegen war auch den Beschneidung für einen Jungen erst nach dem 8. Tag. Und dann 7. Tag erst dann. Aber die Ärzte wussten nicht warum. Shelley hat gesagt, wenn du weißt nicht warum, darfst du als Augenblick unser Kind geben. Da war kein Grund. Und auch viele glauben, dass es zu Geld führt. Und ich weiß nicht, ich bin nicht so gelehrt. Aber die Tatsache ist, Gott ist unsere eigene Hoffnung. Wir können die benutzen, die sind Werkzeuge, wie ein Haus gebaut wurde, nicht von einem Hammer, sondern von einem Tischler, der einen Hammer benutzt. Gott kann uns heilen, er kann Ärzte benutzen, er kann uns Plüste heilen, er kann uns auch durch den Tod heilen. Man denkt nicht dran, aber der Tod ist auch ein Heiler, wenn man Jesus Christus kennt. Aber die Tatsache, unsere Hoffnung muss immer in Gottes Hand liegen. Lass uns hier ins Gebet gehen. Vater, ich danke dir für deine Liebe und alles, was du gemacht hast, Herr, wie du diese drei verschiedenen Menschen geheilt hast, Herr, und wie wir auch Hoffnung in dir haben dürfen, Herr, dass du uns und unsere Probleme auch erlösen kannst. Aber Herr, was bei jeder von diesen drei dabei war, was wir aufnehmen müssen, ist, dass wir erkennen, dass wir uns selbst nicht helfen können. Glaube ist kein Selbsthilfsprogramm, sondern wir kommen einfach und wir legen uns vor dich. Wir neigen uns vor deine Knie und sagen, Herr, du kannst mir nur helfen. Kein anderer, ich kann selbst auch nicht. Herr, bitte hilf uns heute, dir zu folgen, damit den Splinter aus unser Leben gezogen werden könnte. Damit wir geheilt werden könnten. Im Namen Jesus Christus bitte ich dich und danke dir vor. Amen.